Für ihn waren bereits Medien wie Radio und Fernsehen solche körperlichen Ausweitungen. Mit dem Fernseher, so meint er, habe sich unser Sehvermögen erweitert, mit dem Radio unsere Art zu hören. In diesem Sinne hat das Smartphone die Art, wie wir uns selbst erzählen, hegemonial übernommen und entscheidend erweitert. Neben der auf die Gegenwart ausgerichteten Funktion eines Kommunikationsmediums ist das Smartphone zudem ein Erinnerungsarchiv, mittlerweile vor allem in der Cloud. Nicht nur in sozialen Netzwerken, sondern auch auf unserem Handy speichern wir etliche Fotos, Nachrichten, Briefe, Notizen, Belege, also nahezu alle digital dokumentierbaren Aspekte unseres Seins, all unsere Geschichten. Es ist aber vor allem das wichtigste Instrument beim Gestalten unseres narrativen Selbst. Einerseits durch die Möglichkeit, Fotos von uns und unserem Leben in nahezu unendlicher Zahl zu machen und zu speichern, andererseits durch die Option, visuelle und andere Erzählungen über unser Leben mit anderen in Echtzeit zu teilen. Natürlich geht das auch alles ohne Smartphone, etwa mit einem PC oder Tablet, aber das Handy ist ganz nah an uns dran. Es ist da, wenn wir aufwachen und den Wecker ausstellen, und es geht mit uns schlafen. Es ist bei der Geburt dabei, manchmal bei Beerdigungen, immer bei Hochzeiten. Damit wird der Homo narans zum Turboerzähler, der so viele Geschichten wie nie zuvor über sich produzieren kann. Umso mehr ist er darum bemüht, dem sich permanent konstruierenden Selbst einen Sinn zu geben und es nach außen hin konsequent zu halten. Durch soziale Netzwerke, durch beständige Selbstbetrachtung, aber auch im Spiegel der Wahrnehmung unzähliger unsichtbarer anderer, werden wir beim Versuch, wir selbst zu werden, zu einem fortwährend erzählten Ich, dessen Fiktionen zudem in Konkurrenz zu den Selbsterzählungen der anderen treten. Diese kompetitive Inszenierung der eigenen oberflächlichen Körperlichkeit, vor allem aber das Gesicht als erzählerisches Mittel der Identitätsbildung, widersprechen intuitiv den philosophischen Zugängen zur Ich-Findung. John Locke und David Hume waren beispielsweise der Ansicht, dass unsere Erinnerungen und unsere aggregierten Bewusstseinszustände unser Selbst auszeichnen. Locke etablierte dabei die Idee der Kontinuität eines Bewusstseins. Hume hingegen erklärte solch eine Identität und ein Kontinuum eben dieser gleich zur Fiktion.